Wehrlos und verlassen sehnt sich oft mein Herz nach stiller Ruhe. Doch du deckest mit den Fittich deiner Liebe sanft mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Drückt mich Kummer, Mühe und Sorgen, meine Zuflucht bist nur du. Rettest mich aus allen Ängsten, tröstest mich und deckst mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Sicher bin ich uns geborgen, denn bei dir ist süße Ruhe. Mag es auch im Leben stürmen, Herr, dein Fittich deckt mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Kommt dann meine letzte Stunde, geh ich ein zur ewigen Ruh. Und du deckst mit deinen Flügeln ewiglich dein Kindlein zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu.